Abschnitt 26 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Geist Gottes über dem Feuer. Wie auch Blasebälge in den Schmieden dröhnen, Wind durch Weißglut zischend fährt, Eisenfluss durch Schlacken furchtbar schwert, und die Hämmer schrill im Dreiklang tönen. Meinem Dasein beugen sich Geräusche, die geschwellt sind von gehetzter Fron, aber dass sich Adams brauner Sohn nicht in mir wie ein Betrogener täusche. Muss ich mich durch Kerkergitter zwängen, muss mich anschreien lassen von der Wut, herrischer Befehle und mein rotes Blut zügelnd halten, dass es nicht in heißem Drängen wie ein Sturzbach donnert zu vernichten, muß vor Geißlern wie ein Hund schön tun und, wenn Tagediebe kühl im Grünen ruhn, meinen eigenen Scheiterhaufen schichten. Ende von Der Geist Gottes über dem Feuer.